Ja. Und ich freue mich nochmal was, also zu der Kritik des Fehlens der denkenden Einheit bei Queer Theory oder Poststrukturalismus sagen kannst. Zum einen. Und zum anderen, was damit verknüpft ist, zu dieser Kritik sozusagen des Diskursiven. Weil, wenn ich jetzt beispielsweise Foucault als Beispiel nehme, scheint es mir so, dass da sowohl ein Denken der Einheit vorhanden ist, nämlich sozusagen einer Totalität der Machtbeziehungen, die ja sozusagen in dem historischen Wandel als souveräne Macht, Disziplinarmacht, Biomacht zum Beispiel beschreibt, als auch eine Analyse materialer menschlicher Prozesse und nicht bloß Sprache. Also, nahezu allen seinen genealogischen Arbeiten scheint es mir sozusagen auch oder vielleicht sogar zentral, um Praktiken zu gehen, die sich sozusagen ganz anpassbar materialisieren. Und da ist mir sozusagen jetzt der Unterschied zu dem, was du forderst, noch nicht ganz klar. Ja. Ich glaube, ich würde sagen, dass der, also zwei Einsatzpunkte, die, glaube ich, zusammenhängen. Und zwar würde ich sagen, dass der große Unterschied eigentlich ein erkenntnistheoretischer ist und damit zusammenhängt, mit dem Begriff der Natur zusammenhängt. Weil. Genau, das jetzt im Anschluss an das, was ich gesagt habe, ist ja nochmal so die Frage, was hier als Arbeit sozusagen vorgestellt wird, was ich ja versucht habe zu umreißen. Und genau wie ich ja gesagt habe, wird hier Arbeit eben als materielle Arbeit begriffen. Und genau, und also diese Einheit, von der ich jetzt gesprochen habe, die ist ja jetzt erstmal, wie ich die versucht habe aufzuzeigen, wird diese Einheit von Natur und Gesellschaft in dem, was ich jetzt gesagt habe, eben vermittelt erstmal über Arbeit, also über diese Praxis. Genau. Aber zugleich ist diese Arbeit selber, ist diese Arbeit selber eine Naturkraft. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt, der da grundlegend unterscheidend ist. Weil Arbeit eben nicht als ja, also der Begriff der Arbeit beinhaltet da mehr als nur so einen Begriff, als einen Begriff von Praxis, würde ich sagen. Und zwar, genau, okay. Also nochmal zurück. Also die Arbeit ist eben selber eine Naturkraft. Das heißt also, letztlich, was ich versucht habe, mit diesem Reproduktionsprozess zu sagen, ist, dass dieser Reproduktionsprozess der Menschen selber auch betrachtet werden kann als ein Teil der Reproduktion der Natur. Und das ist eigentlich so der versucht, die richtige, würde ich sagen, radikale in den Begriff bringen dessen, was es bedeutet, dass der Mensch ein sinnliches, leibliches, materielles Wesen ist. Und ich würde jetzt eben sagen, so wie ich das, wie ich diese dekonstruktivistische Strömung eben einschätze, würden die tatsächlich ja auch wahrscheinlich sagen, dass es da irgendwie so eine Art, wie du jetzt eben meintest, so eine Einheit irgendwie gibt, insofern als dass der Mensch irgendwie so meinetwegen praktisch irgendwie in der Gesellschaft so seine Tätigkeiten verrichtet. Und aber der große Unterschied scheint mir eben der zu sein, und das ist das, was ich meinte mit dem Erkenntnistheoretischen, dass sozusagen in dem Verhältnis von Natur und Gesellschaft, die rein auf der Seite der Gesellschaft bleiben und diese Einheit der Praxis nur über die Seite der Gesellschaft begreifen können. Weil sie meines Erachtens eben sagen, dass die Natur selber immer nur aus dieser Gesellschaftlichkeit und immer nur aus der gesellschaftlichen Praxis raus begriffen werden kann. Und letztlich das, was ich eben meinte mit dem, dass das, was Leiblichkeit und Sinnlichkeit und Natur tatsächlich auch in ihrem an sich meint, dass das eben erkenntnistheoretisch darüber gesagt wird, dass es nicht begriffen werden kann. Und deshalb eben immer nur über diese diskursive Praxis, wie auch immer, und sich materialisierende Diskurse eben der Zugriff auf die Natur passiert. Und dagegen würde ich eben sagen, was ich eben versucht habe, mit diesem methodischen Ausgangspunkt auch darzulegen, dass diese Einheit von Mensch und Natur ja ja, was ich zu Anfang jetzt gerade auch gesagt habe, eben auch eine Einheit der Natur selber ist. Und die Natur tatsächlich selber dem Menschen und der Gesellschaft in allen Formen, die die Gesellschaft irgendwie annimmt und alle Formen, die irgendwie die menschliche Praxis und die menschliche Arbeit irgendwie annimmt, erstmal vorgängig ist. Genau. Ist das... Ja. Ich habe eine Rückfrage, und zwar, auch wenn das jetzt nicht Kernwesen betrifft, aber du hast dich für das Wort Totalität sehr stark gemacht, und Totalität als Einheit der Produktion der Lebensmittel und der Produktion des Lebens. Und jetzt gibt es da eine Debatte, die sicherlich im Rahmen von dieser Veranstaltungsreihe auch schon oft thematisiert worden ist, nämlich nach dem Verhältnis von Frauenunterdrückung oder Patriarchat und Kapitalismus. Mhm. Ja. Und dazu hast du leider meines Erachtens wenig gesagt. Also ich greife mir irgendeinen soziologischen Artikel heraus, der hat eine These, wird wahrscheinlich oft vorkommen. Es ist möglich, die Geschlechterverhältnisse so zu egalisieren, dass die Geschlechterverhältnisse zu egalisieren, ohne den Kapitalismus in seinen Grundfesten anfassen zu müssen. Ja. Anders irgendwo in einem Aufsatz von Herrn Haug habe ich das einmal gelesen, der meint, glaube ich, dass die patriarchale Herrschaft überhaupt so den Kern bildet, auf dessen Basis sich dann auch im geschichtlichen Prozess die kapitalistische Herrschaft überhaupt erst herausbilden hat können. Und ja, also das soll jetzt kein reines Denkexperiment sein. Man kann sich möglicherweise auch einen Kapitalismus vorstellen, der nicht auf ungleichen Geschlechterverhältnissen, sondern auf der Herabsetzung, Erniedrigung und damit verbundenen Gratisarbeit und so weiter und was weiß ich, irgendwelchen ethnisierten Gruppen oder so passiert. Die Frage bleibt dennoch offen, wie ist das Verhältnis zwischen diesen zwei Kategorien? Ja, also ich gebe dir recht, mein Vortrag ging da jetzt erstmal, ich habe da jetzt gerade keine Ausführungen gemacht darüber, wie das Verhältnis von Kapitalismus und Geschlechterverhältnisse ist, das stimmt. Also ich habe tatsächlich ja diese allgemeinsten Bestimmungen, was Produktionsverhältnisse ist, zu geben. Also insofern hast du recht, dazu habe ich nichts gesagt. Genau, jetzt muss ich ganz kurz nachdenken. Ich glaube, ich kann dir jetzt da auf jeden Fall keine Antwort geben. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist so, da jetzt hier irgendwie... Das ist die richtige These. Aber ich glaube, was man machen kann, ist erstmal, um sich Klarheit darüber zu verschaffen, wie man das analysieren könnte oder wie man diese Frage überhaupt angeht. Und da würde ich halt erstmal sagen, dass, was du jetzt, genau, dass es da ja diesen Versuch gibt, es so funktionalistisch zu klären. Also entweder insofern, dass man eben sagt, das Geschlechterverhältnis und die Unterdrückung von Frauen hat notwendig eben eine Funktion im Kapitalismus. Mit diesen funktionalistischen Argumenten würde ich sagen, kann man nicht ausreichend klären, warum es gerade Frauen sind, auf die zum Beispiel bestimmte Arbeiten abgewälzt werden oder die bestimmte Rollen übernehmen, die eben ja, für Sorgearbeit, für Liebe, für Schönheit, für was weiß ich, was zuständig sind. Also da würde sozusagen dieses funktionalistische Argument nicht reichen, dass, dass sozusagen die Form, in der das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis, wie es sich reproduziert, dass es in dieser Form notwendig dieses Geschlechterverhältnis eingelassen ist. Das heißt, als erstes Mal wäre so ein, glaube ich, Analyseschritt, müsste man sich eben diese, also auf der sozusagen logischen Ebene, sich diese Bedingungen anschauen, unter der das Kapital-Lohnarbeitsverhältnis seine eigenen Bedingungen reproduziert. Und da würde ich eben sagen, gibt es dieses Problem, dass da nicht erklärt werden kann, warum es eben Frauen sind. Und da glaube ich, muss man das dann eben historisch versuchen anzugehen. Also was du jetzt ja auch kurz angesprochen hast, dass es ja auch diese Versuche gibt, das eben zu machen. Aber ich glaube, der wichtige Punkt ist, glaube ich, dass man das erstmal versucht, diese zwei Ebenen nicht sofort ineinander zu werfen. Und aus dieser historischen Genese und aus dieser historischen Situation, dass es tatsächlich Frauenunterdrückung auch in vorkapitalistischen Gesellschaften gab, die dann überformt wurden durch diese neue Form der gesellschaftlichen Produktion, der kapitalistischen Form, dass daraus zu schließen ist, dass diese Form notwendig sozusagen in ihrer eigenen Logik genau dieses Verhältnis weiter am Leben erhält. Das also wäre jetzt die, genau. Und ich glaube, was ich eben, ja, jetzt nur noch mal ganz kurz auf meinen Vortrag, was ich eben versucht habe, da aber eben darzustellen, ist, dass mir eben dieser Versuch von Frigga Haug in diesen allgemeinsten Bestimmungen von dem, was Produktionsverhältnisse und was die Reproduktion der Gattung angeht, dieses Geschlechterverhältnis mit zu verankern als ein Verhältnis, dass mir das erstmal diese Perspektive eröffnet, um genau diese Frage sozusagen zu klären. Also um genau, weil, also wenn wir jetzt von dieser These ausgehen, was du jetzt ja auch kurz angesprochen hast, vielleicht ist der Kapitalismus denkbar, ohne dass es Frauenunterdrückung gibt, dann müsste ja geklärt werden, nach dem, was ich aufgezeigt habe, in welchem Verhältnis aber dann trotzdem das Geschlechterverhältnis, das sich jedenfalls empirisch gesehen bisher ja nicht aufgehoben hat, in welchem Verhältnis das dazu steht. Und warum zum Beispiel das dann vielleicht irgendwie immer mehr verschwindet oder in welchen Formen das immer mehr verschwindet oder so. Und genau, ich glaube, das also kann ich jetzt nur als so einen Aufgabenforschungsaufriss irgendwie darauf antworten. Und genau, mir fällt jetzt gerade noch eine Sache ein, dass es sich historisch-empirisch ja auch zeigt, dass jetzt erstmal in den letzten Jahrhunderten, in denen kapitalistische Produktionsweise sich durchgesetzt hat, da ja erstmal keine Aufhebung des Geschlechterverhältnisses oder dieses hierarchischen Geschlechterverhältnisses mit dieser hierarchischen Arbeitsteilung und den Zurichtungen und sowas gab. Dass es aber auch, glaube ich, Leute in der feministischen Theorie Szene gibt, die darauf aufmerksam machen, dass es heute ja sehr wohl so eine Einbeziehung von diesen Tätigkeiten, die auf Frauen abgewälzt wurden, in die Warenproduktion gibt. Also sei es eben, dass halt Frauen jetzt diese reproduktiven Tätigkeiten wie Altenpflege, Kinderaufzucht und so, dass das eben warenförmig organisiert wird, bis dahin, dass sogar sowas wie Leihmutterschaft oder so tatsächlich diese Körperlichkeit und den Leib da eben möglicherweise auch mit einbezieht oder so. Genau, das jetzt nur noch mal kurz als so ein Ausblick auf die Frage. Ja, soweit. Die zweite Frage, die ich hatte, ist, könntest du vielleicht nochmal sozusagen mir zumindest erklären, weil ich jetzt nicht verstanden habe, wieso die Basis der Kritik sozusagen des Gattungswesens oder die Reproduktion des Gattungswesens ist und nicht etwa, was ja auch vorstellbar wäre, eine individuelle Existenz, deren notwendige Bestimmung des Menschseins, deren konkretes Leid, etc. Weil ich kann mir ja durchaus auch vorstellen, also ich sehe erstmal nicht, wieso sozusagen etwa es zu meinem Menschsein gehört, dass ich mich für die Reproduktion der Gattung interessiere. Und ich sehe auch nicht, wieso es sich zu meiner auch durchaus kollektiven Bewegung der Emanzipation, die anzustreben ist, gehört, sich ans Gattungswesen zu kümmern. Also, ich kann auch einfach daran aussterben. Ja. Einen Moment. Okay, ich fange jetzt mal an mit dem, was du als letztes gesagt hast, mit diesem Interessieren und so. Was meiner Ansicht nach eben genau in dieser Charakterisierung der Produktionsverhältnisse, die in der deutschen Ideologie dargelegt werden, was da ja eben ein wichtiger Punkt ist, ist genau der, dass das Individuum nicht ohne Gesellschaftlichkeit da ist, einfach. Und damit hast du ja sozusagen immer schon diese Einheit von Individuum und Gesellschaft in irgendeiner Form. Weil, also in welcher Form das sich dann tatsächlich da zeigt, ist natürlich dann nochmal eine Frage der Geschichte. Genau, und das, was ich mit Gattung meinte, ist genau eigentlich dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft in der spezifisch-historischen Form, sozusagen. Das heißt also, auch das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft muss eben wieder betrachtet werden, als dass es eben immer in einem Verhältnis steht. Oder, genau, und also Marx sagt an einer Stelle auch, dass das Individuum sich auch nur in Gesellschaft vereinzeln kann. Das heißt sozusagen, die Bedingung dafür, dass man eben das Individuum als losgelöst von der Gesellschaft begreift, ist sozusagen, dass es diese Gesellschaft selber gibt, diese Einheit. Deshalb finde ich jetzt erstmal, und wie gesagt, ich finde jetzt auch dieses, dass es erstmal irgendwie Formen von also wie gesagt, diese Formen von Gemeinwesen, die jetzt da hier in den Produktionsverhältnissen angesprochen wurde, die können ja tatsächlich auch erst, das sind ja am Beginn der menschlichen Geschichte, sind das ja auch erstmal so Formen wie Stamm, Gens und auch überhaupt nicht Weltgesellschaft, sondern irgendwelche Stämme, die da halt irgendwo verteilt, irgendwie so unterwegs sind. Genau, und heute würde ich eben sagen, dass tatsächlich dass sich eigentlich das, was halt Gattung bedeutet, sich eigentlich auch ganz gut verwirklicht hat in einer negativen Form durch diese Weltgesellschaft. Also dass man ja letztlich auch in seinem alltäglichen Leben irgendwie schon ziemlich die ganze Zeit darauf gestoßen wird, dass man da sozusagen in einem wie auch immer weit vermittelten Verhältnis zu irgendwelchen anderen Leuten steht und auch zu anderen Gesellschaften sozusagen. Genau, also das, was ich mit Gattungswesen meinte, ist tatsächlich das, dass es erstmal dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft gibt, das dann in der Geschichte verschiedene Formen annimmt und da in dieser Analyse dieser historischen, genau dieses Verhältnisses zeigt sich erst das, was halt Gattungswesen heißt, sozusagen. Also das Gattungswesen ist sozusagen jetzt auch nichts, was man sich vorstellen darf, was jetzt irgendwie noch, das ist jetzt noch so eine extra Eigenschaft, die irgendwie jetzt noch die Individuen haben oder irgendwie sowas, sondern das ist also tatsächlich einfach nur das, dass halt der Mensch sein Leben in irgendwelchen arbeitsteiligen Formen halt organisiert und in der Geschichte organisiert hat. Hat es dann Fragen? Kannst du dir nochmal genau also sagen, was das nicht beantwortet hat? Also du hast, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn Notizen stimmt, ja versucht, genannt diese drei Seiten und drei Momente und hast da bei der Tatsache, dass die Reproduktion immer eine ist, die sozusagen die Gesellschaft davor ergänzt, dass das sozusagen auch eine Fortpflanzung verweist. Und wieso aber das sozusagen eingelassen ist in sozusagen das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft, ist mir noch nicht verständlich. Also, dass die Menschheit dem die meiste Zeit ihrer Geschichte mehr oder minder ausgeliefert war, weil entsprechende technisch-wissenschaftliche Kenntnisse zur Geburtenkontrolle etc. vorhanden waren. Das sehe ich ein. Aber wieso sozusagen eingelassen ist in das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft als allgemeine Bestimmung des Gattungswesens, ist mir nicht klar geworden. Bei genau dieser Frage. Ich das mal konkretisieren? Also für mich klingt das, genau, ich habe auch noch nicht ganz verstanden, wo jetzt die Motivation von, also der Menschen jetzt perspektivisch gesehen herkommen soll, sich fortzupflanzen und zu reproduzieren, weil das innerhalb von Stämmen, dass das notwendig ist, ist relativ plausibel, eben gerade bei Geburtenkontrolle vielleicht nicht möglich war und eben auch keine Ahnung, bestimmte Familien, also ein gesellschaftlicher Imperativ da war, sich zu reproduzieren, die Familie am Leben zu erhalten. Aber tatsächlich klingt das jetzt aber gerade so ein bisschen, was du sagst, so ein bisschen dieser Satz von, wann hat es gesagt? Adenauer, der irgendwann sagte, Kinder kriegen die Leute sowieso. Also so ein bisschen, als müsste davon einfach ausgehen. Okay, ja. Also so klingt es für mich meine Perspektive auf diese Sache. Ja. Zu dieser Einlassung mit der, also dieses Verhältnis von Fortpflanzung und Gesellschaft, das ich da jetzt umgerissen habe, ich würde eben sagen, die Fortpflanzung selber ist eine gesellschaftliche Praxis sozusagen. Also das, was die, also wie die Menschen sich fortpflanzen, ist selber schon einfach immer gesellschaftlich. Das heißt, sie tun das immer schon in einem spezifischen Verhältnis von Mann und Frau, in einem spezifischen Verhältnis, wie das dann eben organisiert ist, wer dann meinetwegen das Kind aufzieht oder keine Ahnung, was jetzt zu diesem Fortpflanzungsbegriff da jetzt noch dazugehört. Aber dasselbe ist sozusagen schon eine gesellschaftliche Praxis. Dasselbe funktioniert schon arbeitsteilig. Das funktioniert immer schon in einem bestimmten Gemeinwesen, zum Beispiel in einem Stamm, zum Beispiel ja, in einer kapitalistischen Gesellschaft oder so. Insofern, ja. Und zu der Motivation würde ich sagen, da würde ich jetzt erstmal sagen, dass sich halt tatsächlich empirisch, historisch ja gezeigt hat, dass die Menschen sich einfach fortpflanzen. Und na, ich würde sagen schon, weil sonst würden wir hier nicht sitzen. Also letztlich ist halt, wir sind ja irgendwie alle aus Fortpflanzung von irgendwelchen Leuten hervorgegangen. Und in der Geschichte, also sonst könnten wir sozusagen auch gar nicht über menschliches Leben reden, wenn es kein Mensch, also wenn es kein menschliches Leben gäbe, so. Und das halt, also und ich glaube, daraus jetzt zu schließen, dass es halt immer weiterhin Fortpflanzung gibt, finde ich jetzt erstmal ziemlich plausibel. Aber natürlich sozusagen kann es natürlich sein, wenn jetzt alle Leute beschließen, sie wollen sich in keinster Weise mehr fortpflanzen, ja, okay, dann hört das sozusagen auf. Also insofern würde ich sagen, diese Frage nach der Motivation müsste da eben vielleicht auch erstmal sozusagen nochmal zurückgebunden werden an die Geschichte und daran, was haben die Menschen tatsächlich gemacht und was war sozusagen die Praxis der Menschen sozusagen. Und die war eben nun mal bisher, dass sie sich fortgepflanzt haben in irgendwelchen Formen. So. Und ich glaube dann, diese Frage nach der, was du jetzt auch kurz mit, glaube ich, und ich weiß nicht, ob du das mit Anna meintest oder so, wie dann speziell dieses Verhältnis dann wieder organisiert ist in der Gesellschaft und ob das dann eben solche, ja, was du als Imperativ bezeichnet hast, in einer spezifischen Gesellschaft dann, ja, meinetwegen jetzt gerade die Ursula von der Leyen, Elitefrauen halt auch noch natürlich Kinder kriegen sollen und dass das natürlich mit so Imperativen einhergeht und auch mit Bildern von Weiblichkeit und so, das glaube ich wäre sozusagen nochmal die spezifischere, auf eine spezifische Gesellschaftsformation bezogene Frage nach der Motivation und die ich auch total berechtigt, also sehr wichtig finde, weil ich glaube, da zeigt sich auch sehr viel auch von Bildern, von was Frau und Mann ist, was das bedeutet, wie man selber als Frau und Mann sich verhalten soll, was das Ziel des Lebens ist und so. Genau, aber ja. So. Du hattest noch einen Einwand? Hattest du nicht die Fortpflanzung eben als einen der essentiellen Grundpfeiler der Betrachtung des Verhältnisses genannt? Mhm. Deswegen eine Frage, ja. Weil auch wenn man das historisch betrachtet, ist doch auch die Fortpflanzung. Also immer durch historisch gewachsene Determinanten irgendwie formiert, so ob die Leute das jetzt machen oder nicht. Und wenn es jetzt gerade dazu kommt, dass plötzlich Zugang zur Geburtenkontrolle da ist, was ja ein Zustand ist, in dem wir bisher nie waren, ja. Dann genau deswegen halt Adenauer, ne, der ja damals gab es ja eben eine hohe Geburtenrate, heute ist es halt eine sehr niedrige, die eben im Fortbestand hier regional der Bevölkerung, also jetzt Deutschland so, nicht garantieren würde. Also in anderen Teilen der Welt sieht es anders aus. Deswegen frage ich eben, ob man das so als Pfeiler formulieren kann, wenn doch wenn man doch auch diese Determinanten historisch betrachten muss und die sich ganz offenbar auch modifizieren. Mhm. Was ich glaube ich, was ich in meinem Vortrag versucht habe, war, also ich habe ja letztlich eigentlich nichts über Geschichte ausgesagt in meinem Vortrag. Und insofern gebe ich dir recht. Ich glaube, wenn man tatsächlich über Fortpflanzung der Menschen redet, dann muss man das immer sich in der historischen Form anschauen. Worum es mir aber ging, glaube ich, war zu sagen, dass eine spezifisch historisch, also eine besondere Form von einer gesellschaftlichen Praxis, wie zum Beispiel Fortpflanzung, erkannt werden, also nur erkannt werden kann in ihren Entwicklungen, in ihren Tendenzen, wenn das zurückgebunden wird an diese allgemeine Bestimmung. Und diese allgemeine Bestimmung aber bleibt total abstrakt und leer erstmal, wenn man diese historischen Bestimmungen nicht hat. Genau, deshalb, was hast du noch gesagt? Ich wollte wissen, wie das dann, also vielleicht habe ich ja auch das Konzept dieses, also für dich war es ja ein Pfeiler des dieses Verhältnisses, des Geschlechterverhältnisses oder wie man die Geschlechterverhältnisse auch analysieren muss, diese drei Grundpfeiler. Genau, und du hast eben die Fortpflanzung als einen wichtigen davon genannt. Okay. Ja. Genau, ich wollte wissen, ob das denn überhaupt noch Bestand hat, Zu dieser, zu dem, was du mit Grundpfeiler meintest, genau, das ist, glaube ich, vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Weil letztlich sind diese, also das, was du jetzt als Grundpfeiler bezeichnet hast, sind Abstraktionen, die sich aus der Geschichte der Menschen ergeben. Und das, also das meinte ich vorhin mit dem, ja, bisher haben sich die Menschen ja fortgepflanzt. Das heißt sozusagen, aus der bisherigen Geschichte lässt sich sozusagen extrapolieren, dass es da irgendwie dieses Verhältnis halt gibt und diese gesellschaftliche Praxis der Fortpflanzung. Gesetzt den Fall, die Menschen würden das irgendwie nicht mehr, irgendwann mal nicht mehr tun, abgesehen davon, dass es dann menschliches Leben nicht mehr geben würde, würde das auch wieder zurückwirken auf diese allgemeine Bestimmung. Also jetzt rein methodisch sozusagen gedacht. Und letztlich, das kann ich jetzt gerade nicht ganz überblicken, aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass... Ja, nee, genau, so. Ich glaube, ich würde auch sagen, auch wenn man in vitro irgendwie Kinder bekommt und sowas, ist ja tatsächlich erstmal diese allgemeine Bestimmung von Fortpflanzung nicht, wäre das sozusagen noch nicht gegeben, dass die dann weg wäre. Sondern die hätte sich in ihrer gesellschaftlichen Form radikalst verändert, würde deshalb auch radikal zurückwirken, oder weiß nicht, wie radikal, aber würde eben zurückwirken auf das Geschlechterverhältnis und eben zurückwirken auch auf viele Bereiche der Gesellschaft. Genau, aber erstmal würde ich eben sagen, dass die Fortpflanzung erstmal ja als allgemeine Bestimmung weiterhin existieren würde. Und genau, nochmal zusammenfassend zu diesem methodischen Vorgehen, das dahinter steht, ist aber tatsächlich, also jetzt als Gedankenexperiment sozusagen, gesetzt den Fall, die Geschichte und die Praxis der Menschen würde sich so ändern, dass sie sich nicht mehr irgendwas, eins von diesen Pfeilern sozusagen nicht mehr machen würden, dann würde das auf diese allgemeinen Bestimmungen zurückwirken, weil die Extrapolationen aus der Geschichte sind. Da müsstest du wobei, aber eine andere Perspektive formulieren, oder? Ich wollte noch kurz eine Sache dazu sagen, dass aber ja der Kniff, würde ich sagen, ist, von diesen Extrapolationen, also von diesen allgemeinsten Bestimmungen, dass menschliches Denken, menschliches Leben ohne diese Bestimmungen überhaupt nicht denkbar ist. Das würde sich ja aufheben. Also das meinte ich am Anfang so ein bisschen, dass ich das sehr einleuchtend finde, von diesem tatsächlichen Lebensprozess der Menschen auszugehen, weil wenn es keinen Lebensprozess gibt der Menschen, dann gibt es auch keine Menschen. Also sozusagen, gesetzt den Fall, diese ganz allgemeine, basale Bestimmung, dass es irgendwie Fortpflanzung gibt, würde aufhören und würde es nicht mehr geben, dann würde sich eigentlich das Problem auch erübrigen, das wieder theoretisch methodisch zurückzubinden an den allgemeinen Begriff, weil es dann einfach keine Menschen mehr geben würde. Ich glaube, das ist nochmal, also, weißt du, was ich, also genau. Ja, das ich verstehe schon, was du meinst. Okay. Und davon aber unterschieden sind immer diese spezifischen Formen, in denen das funktioniert.